Eine andere, natürliche Erklärung des Vorhandenseins der Widersprüche lautet: Jesus selbst hat sich über gewisse Themen verschieden ausgesprochen. Diese Lösung ist aber so absurd, dass sogar ein theologischer Forscher den Kopf schütteln muss und ausruft: Man lege sich doch einmal die Frage vor, wie Jesus auf seine jüdischen Zeitgenossen, von denen er verstanden zu werden wünschte, gewirkt haben müsste, wenn er in seiner Predigt wirklich alles das gemeint und irgendwie vertreten hätte, was ihm als ein so buntes Durcheinander von Widersprüchen zugemutet wird. Es ist nicht auszudenken. Erwähnt sei auch die Erklärung, Jesus habe privat anders gehandelt, als er öffentlich gepredigt habe. Daher die Widersprüche. Wo bleibt da die unerreichte Höhe der Sittlichkeit Jesu, wenn er seine ethischen Grundsätze nur in der erbaulichen Rede absolut hinstellte, sie selbst aber im Leben relativ nahm? Theorie und Praxis stimmen allerdings nach den klaren Berichten der Evangelisten bei Jesus sehr schlecht überein. Er hat angeblich nichts, wo er sein Haupt hinlegt, Matthäus 8,20, findet aber leicht überall Unterkunft und Nahrung und schickt Boten vor sich her, die ihm Quartier machen sollen, Lukas 9,52. Er ist nicht gekommen, sich dienen zu lassen, sondern zu dienen, Matthäus 20,28, wird aber von Frauen begleitet und lässt sich von ihnen bedienen, Matthäus 27,56 und Lukas 8,3. Gewiss gibt Jesus einmal ein ostentatives Musterbeispiel des Dienens, als er seinen Jüngern die Füße wäscht. Er heilt auch viele Kranke, aber man vernimmt nichts davon, dass er etwa Kranke gepflegt hätte. Durch Wunder heilen heißt sicher, dem Kranken einen gewaltigen Dienst leisten. Für einen Wundermann bedeutet das jedoch keine sonderliche Arbeitsleistung. Verzweifelte Versuche sind gemacht worden, die beiden ganz auseinanderfallenden Seiten an Jesu Lehre und Verhalten als innere Einheit zu verstehen. Denn das waren sie doch in seiner Person, beteuert P. Feine. Wir unterlassen es, Kostproben der Lösungen dieses Forschers zu bieten, wollen nur zeigen, wie Feine sich dreht und windet, um sich am Ende selbst zu widersprechen. Einmal heißt es, er, Jesus, hat in der Bergpredigt in weissagender Form eine Schilderung idealen christlichen Gemeinschaftslebens entworfen. Er ist sich bewusst gewesen, dass auf der sündigen Erde ein solches Verhalten nicht durchführbar ist. Dann aber müssen wir zu unserem Erstaunen hören, ganz gewiss hat Jesus seine Forderung als solche aufgestellt, welche erfüllt werden kann und soll. So bietet Feine zwei Erklärungen zur Auswahl. Immer von Neuem stellt es sich als unmöglich heraus, die neutestamentlichen Widersprüche als urchristliche, das heißt als natürlich entstandene, verständlich zu machen. Diese ewigen Fehlschläge wundern uns freilich nicht mehr, da wir wissen, wo der Ursprung aller dieser Differenzen zu suchen und zu finden ist: in der mittelalterlichen gelehrten Fälscherzentrale. Was aber veranlasste diese Dichterphilosophen, auch die Sittenlehre Jesu nicht eindeutig, sondern bewusst zwiespältig in sich gegensätzlich verkünden zu lassen? Der Grund der bewusst zwiespältigen Sittenlehre Jesu liegt, kurz und bündig gesagt, in dem Umstande, dass die von den mittelalterlichen christlichen Religionsgründern ins Leben gerufene Kirche als Gemeinschaft der Gläubigen in zwei Klassen von Christen zerfallen sollte: Priesterstand und Laienschaft, Ordensleute und Weltleute, Vollkommene und Unvollkommene. Doppelter Christenstand, doppelte Sittlichkeit. Im letzten Kapitel wird gerade über diesen wichtigen Punkt ausführlicher gehandelt werden. An dieser Stelle gilt es, weitere Beispiele des absichtlichen Widerspruches in den Evangelien aufzuführen, um daran zu erkennen, mit welch gründlicher Überlegung das innere Handlungsgewebe der Jesusdichtung geknüpft worden ist. Was berichten die Evangelien über die Taufe? Als Petrus am Pfingsttage seine große Werberede hielt, forderte er in der Apostelgeschichte 2,28 die Zuhörer auf, sich taufen zu lassen auf den Namen Jesu Christi. Im Urchristentum müsste demnach vom ersten Tage an die kultische Sitte der Taufe in Übung gewesen sein. Aus Petri Rede darf man sogar schließen, dass die Taufe auf den Namen Jesu als Vorbedingung für den Eintritt in die christliche Gemeinschaft gelten sollte. Nun schlagen wir die Evangelien auf, um zu erfahren, wie sich denn Jesus selbst zur Tauffrage verhalten hat. Übereinstimmend berichten alle vier Evangelisten, dass der Herr sich vom Bußprediger und Vorläufer Johannes habe taufen lassen. Jesus legte also tatsächlich dem Akt der Taufe große Bedeutung bei. Aber hat Jesus denn auch selbst getauft? Natürlich hat er auch selbst getauft, versichert der vierte Evangelist. Aber nun höre man, wie er hierüber berichtet. In Johannes 3,22 heißt es, Jesus taufte selbst. Ebenso wird in Johannes 3,26 berichtet und bestätigt. In Johannes 4,1 wird zum dritten Male erwähnt, dass der Heiland getauft habe, dass er sogar mehr getauft habe als Johannes der Täufer, aber unmittelbar darauf, nämlich Johannes 4,2, verbessert sich der Evangelist schüchtern und schreibt, wie wohl Jesus selbst nicht taufte, sondern seine Jünger. Hier liegt also ein absichtlicher Widerspruch im selben Satz, im selben Atemzug vor. Solche unmittelbaren Selbstwidersprüche sind übrigens beim vierten Evangelisten keine Seltenheit. Johannes 4,23, es kommt die Stunde und jetzt ist sie da. Neugierig geworden, fragen wir bei den anderen Evangelisten an, was sie über diesen wichtigen Punkt zu erzählen wissen. Sie haben aber gar nichts zu erzählen, sie schweigen sich allesamt aus. Doch gerade dies Schweigen der Synoptiker ist von Bedeutung. Es kann doch nur so ausgelegt werden, dass Jesus selbst und ebenso auch seine Jünger zu seinen Lebzeiten nicht getauft haben. Warum sollten sonst wohl im wirklichen Leben die drei ersten Evangelisten alle drei die ungemein wichtige Tatsache des Taufens durch den Meister bzw. durch die Jünger unterdrückt haben? Wenn der letzte Evangelist trotzdem von Taufhandlungen Jesu erzählt, so muss man folgern, dass er, das heißt die Gemeindelegende, dies Faktum erfunden hat. Aber zum Leidwesen dieser Legendenanhänger taucht hier plötzlich eine Tatsache auf, die ihrer ganzen Legendentheorie einen tödlichen Stoß versetzt. Wir erinnern uns, wie man uns immer wieder einzuhämmern bemüht gewesen ist. Schon sehr bald nach Jesu Tode habe die Legende ihr Wesen zu üben angefangen, indem sie auf allerlei dogmatisch-kultische Anregungen und Wünsche hin dem Auferstandenen in riesigen Ausmaßen Taten und Worte andichtete und unterschob. Wenn es sich wirklich so verhalten hätte, wenn die Gemeindelegende wirklich so eifrig arbeitete, wie kommt es dann, dass die auf Touren arbeitende Legende jahrzehntelang ganz vergaß, die doch von Anfang an geübte christliche Taufe, eine der wichtigsten Kulthandlungen im Urchristentum, ebenfalls dadurch zu sanktionieren, dass man durch erdichtete Geschichten Jesus und den Jüngern unterschob, sie hätten schon immer die Taufhandlung vorgenommen? Wie merkwürdig, die angeblich sonst unbekümmert drauf losdichtende Legende vergaß jahrzehntelang fast das Allernotwendigste, nämlich Jesus und den Jüngern das Taufen anzudichten. Erst ganz am Schluss besann und ermannte man sich wenigstens so weit, durch den Evangelisten Johannes verkünden zu lassen, Jesus habe in der Tat auch bereits getauft, aber als hätte man etwas ganz Schreckliches ausgeplaudert, nahm man das Eingeständnis gleich wieder halb zurück und verbesserte, Jesus habe zwar nicht selbst getauft, wohl aber die Jünger. Wie dumm und schüchtern stellt sich die Legende mit einem Male. Dabei wird sie sozusagen mit der Nase darauf gestoßen, auch Geschichten von taufenden Jesus zu erfinden. Berichten doch die Synoptiker einen als Anregung dienenden Ausspruch des Täufers Johannes. Der nach mir kommt, Jesus, wird mit Geist taufen. Aber diesmal schlug die Legende selbst derartige Anregungen in den Wind und getraute sich nicht.